oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One Happy Day Folge. Es geht um eine Android App. Seitdem ich seit etwa 14 Tagen, vielleicht ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, ein Android Smartphone als Hauptgerät nutze und das iPhone verkauft habe, bin ich auf der Suche erstens nach Apps, die das erfüllen, was ich haben will, und zweitens, die auch noch schön aussehen. Das Erstere, das ist kein Problem. Produktive Apps, Apps, die genau das machen, was sie sollen, die findet man auch zuhauf unter Android, ganz klar. Womit ich ein größeres Problem habe tatsächlich, ist, schöne Apps unter Android zu finden. Ich bin das einfach von iOS tatsächlich so gewöhnt. Die ganzen Produktiv-Apps sind nicht nur produktiv, sondern sehen auch richtig hübsch aus. Jedenfalls meiner Meinung nach. Das ist ein, ja, das findet man dann doch eher selten, hübsche Apps unter Android. Die App, über die ich heute spreche, die ist eine wunderschöne App, jedenfalls in meinen Augen, weil die hat ein richtig geiles Retro-Design und sieht irgendwie aus wie so ein, ja, wie so eine alte Mac-Oberfläche. Jedenfalls erinnert das mich daran. Die Rede ist von der App Glitcher. G-L-I-T-C-H-R. Ich lese die technischen Details vor. Erforderliche Android-Versionsnummer ist 4.0.3 oder höher. Aktuelle Versionsnummer der App ist 2.2.2. Und die App hat bei 36.650 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,1 Sternen. Sie ist eine App, um Bilder zu bearbeiten. Ja, Fotografie, ihr packt Filter drüber, aber ganz andere Filter als ja, als man das so kennt. Und zwar gibt es folgende Filter. Gameboy, Gameboy-Kamera, VHS, Old-TV-Effekt, NES, Old-Style 3D, ASCII-Art, Glitch-Art-Effects ebenfalls. Das Ganze sieht richtig, richtig nett aus, wenn man darauf steht. Also alle Bilder würde ich jetzt damit nicht bearbeiten, aber ab und zu das bearbeiten, richtig schön, finde ich. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich, und zwar würde ich gerne beim VHS-Effekt, da ist ein Timestamp drin. Und ich würde gerne haben, dass die App das Datum, also das richtige Datum am Tag der Bearbeitung zum Beispiel reinpackt. Oder dass man das Datum auswählen kann. Ich weiß nicht, was für ein Datum da reinkommt, aber das Passende ist es ganz sicher nicht. Ja, ansonsten, die App ist gratis, verstehe ich überhaupt nicht. Sollte was kosten. Definitiv. Also 2,99, 3,49, 3,79 würde ich dafür auf jeden Fall zahlen, oder wäre ich bereit dazu zu zahlen. Aber die Frage stelle ich mir sowieso bei einigen Android-Apps. Warum sind die kostenlos unter iOS? Würden die was kosten? Anderes Thema. Ich kann einfach nur eine klare Download-Empfehlung dalassen. Richtig tolle App. Glitcher. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.